sich als Avatare gegenüberzustehen. Das klingt wirklich verrückt und nach Star Trek, und das ist es auch. Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Wir, Steffen und Bianca, freuen uns auch dieses Jahr wieder auf spannende Forschung aus dem Nordwesten. Genau, und nicht nur die Forschung wird abwechslungsreich, sondern auch die Menschen dahinter. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zurück im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Dirk Weihe, Professor für Viszeralchirurgie an der Uni Oldenburg und Direktor der gleichnamigen Klinik am Pius-Hospital. Er wird mit uns in den menschlichen Körper eintauchen und unter anderem darüber sprechen, wie Hologramme dabei helfen können, Krebsoperationen sicherer zu machen. Lieber Dirk, sehr schön, dich heute hier zu haben. Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Toll. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Dirk. Und wir starten direkt durch. Bevor wir uns aber gleich in die Welt der VR-Brillen und Hologramme stürzen, lass uns einmal einen kurzen Blick auf deine Biografie werfen. Du hast ja einen Großteil deiner Ausbildung inklusive Promotion an der Uni Bochum verbracht. Hattest du damals einen persönlichen Bezug einfach zur Stadt oder wie ist das gekommen? Naja, ich bin ja schon Ruhrgebietskind, ich bin gebürtiger Dortmunder, insofern besteht da schon zur Uni ein Bezug, das ist keine Frage. Aber letztendlich war es so, dass ich eigentlich immer in den Norden wollte. Und wenn man so schaut, wie die Vergangenheit so war, ich hatte dann im Studienplatz bekommen in Bochum, habe dort auch begonnen und wollte dann eigentlich zum Physikum wechseln in den Norden nach Lübeck. Dann ist leider meine Tauschpartnerin, weil das war nicht so einfach früher, ist ja schon einige Jahre her, über 20, 25 Jahre, war das nicht so einfach und sie ist durchgefallen durchs Physikum, also konnte ich nicht nach Lübeck wechseln. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann bleibe ich in Bochum, mache das Studium zu Ende. Das war ja auch eine wirklich ausgezeichnete klinische Ausbildung, das muss man wirklich sagen. Das hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich mir, ich gehe nach dem Examen dann in den Norden. Und dann hat es mir aber so gut gefallen an der Uniklinik am Jules-Hospital, dass ich dann auch wieder in Bochum geblieben bin. Dann irgendwann war es dann so, dann habe ich den Facharzt gemacht. Das ging auch sehr gut alles. Hatte eine wirklich mich total wohl gefühlt, wollte auch gar nicht weg aus Bochum. Und habe dann gedacht, du musst aber einmal die Klinik wechseln. Du musst mal einmal entweder ins Ausland oder größere Uniklinik in Deutschland. Ja, und das fiel dann auf den Chefwechsel von meinem ersten Chef, Professor Zumtobel. Und der zweite Chef war dann der Professor Uhl aus Heidelberg. So dass sozusagen die andere Universität und Universitätsmedizin und Art, wie man Forschung aufbaut, wie klinische Pfade neu begangen werden und formuliert werden, neue Operationstechniken, das kam dann wieder nach Bochum. Und also bin ich wieder in Bochum geblieben, weil der Lebenslauf ist relativ geradlinig, aber nicht so wahnsinnig spektakulär. Ja, es ist erstmal total witzig zu hören, dass du mehrere Anläufe unternommen hast, sozusagen Bochum zu verlassen. Wie wir jetzt gleich hören werden, beziehungsweise auch jetzt schon wissen, ist es dir ja dann auch am Ende gelungen, Bianca, oder? Genau, 2007 bist du nämlich nach Oldenburg gekommen, zunächst als Direktor im Pius-Hospital, später dann auch als Professor an der Uni. Schön, dass du es dann doch noch in den Norden geschafft hast. Aber wie hast du es denn dann geschafft? Ja, das ist auch eine ganz eigentümliche Geschichte. Nachdem ich ja nun so viele Anläufe versucht hatte, Bochum zu verlassen, wie gesagt, obwohl es mir gut gefallen hat, aber auch um andere Dinge zu sehen, hat es mir dann so gut gefallen, dass ich am Ende als geschäftsführender Oberarzt an der Uniklinik für Viszeralchirurgie gar nicht mehr weg wollte. Und da bekam ich einen Anruf, war auch gut beschäftigt an meinem Schreibtisch am späten Nachmittag. Und da war dann eine Headhunterin am Telefon. Und die hat dann gesagt, ja, wir haben eine ganz interessante Stelle da in Oldenburg und im Pius-Hospital. Und dann habe ich immer so hingehört und habe eigentlich nebenbei weitergearbeitet. War eigentlich überhaupt nicht interessiert. Irgendwann sagte die Headhunterin, ich glaube, sie wissen gar nicht, was ich meine. Und ich, doch, klar, Oldenburg kenne ich gut. Also ich bin ja Windsurfer und immer wenn man sich da auf Fehmarn verletzt, dann geht man da so mit so kleineren Blessuren da nach Oldenburg. Und da sagt sie, nein, ich meine doch nicht, dass Oldenburg in Schleswig-Holstein, ich meine, dass Oldenburg in Oldenburg. Und da sagt ja, das kenne ich natürlich noch besser, ist doch klar. Das kann ich nicht. Ne? Ich wusste, das kann das wirklich nicht. Ich habe dann parallel mal schnell geguckt, gegoogelt, habe Bilder gesehen vom Stadtschloss und dachte, oh, sieht ja interessant aus. Und ja, so kam ich dann ins Gespräch und habe mich dann beworben, ja. Sehr spannend. Ja, das ist erstmal vom Lebenslauf, auch wenn das natürlich, wenn du jetzt uns schon witzige Anekdoten links und rechts erzählt hast, ist es insgesamt natürlich trotzdem ein sehr geradliniger Lebenslauf. Und ja, da bleibt natürlich die Frage, was war in deiner Karriere auf deinem Weg mal so ein richtiger Fail? Was ist bei dir mal so richtig schiefgelaufen? Also mit Fail meinst du auch so peinliche Situationen? Ja, ja, durchaus. Komme ich wieder zurück nach Bochum. Im Rahmen der Ausbildung ist es so, dass wir an der Uniklinik zusammen mit der Berufsfeuerwehr als Notärzte tätig waren und Notarzt gefahren sind. Und da gab es eine Situation, hatten wir einen Einsatz und das war war wenige Tage aus dem Urlaub zurück. Wie gesagt, als Windsurfer ist man ja dann auch braun gebrannt und war bestens erholt. Und wir hatten den Einsatz, mussten in Bochum dann zu einer älteren Dame oder älterem Ehepaar und musste eine schmale Stiege hoch. Und ich komme rein und fühlte mich wie der Sascha hier in der Notärzte, weil ich einfach gerade noch alle Kleidung neu weiß und setze mich dann so lässig auf den Wohnzimmertisch und frage, na, was kann ich denn für Sie tun? In dem Moment bricht die Tischplatte ab und ich falle mit allem, was auf diesem Tisch steht, mit dem Tee, mit dem Wasser, mit den Medikamenten, die da drauf von dem Mann platziert wurden, runter auf den Boden. Habe mich so erschrocken, war mir auch hochpeinlich. Bin dann aufgesprungen und habe dann die darüber tief hängenden Wohnzimmerlampen in Schwung gebracht, dass die dann zersprangen. Überall war Glas. Der Mann rief, hören Sie auf, hören Sie auf. Und die Patientin saß mittlerweile schon auf dem Sofa und im Hintergrund sagte mein Notarztwagenfahrer, nein, die Feuerwehr ist gut versichert, Berufsfeuerwehr ist kein Problem, bezahlen wir alles. Dann deeskalierte die Situation und ich habe dann die Patientin transportfähig gemacht und also was man so macht, EKG und auch Infusionen legen und solche Dinge. Wir wollen losfahren. Das Rettungsteam hat die jetzt gesicherte Patientin als erste so die Stiege langsam runtergetragen, der Mann dahinter. Und dann ruft er mir zu und sagt, ziehen Sie die Wohnungstür einfach nur zu. Da habe ich mich umgedreht, die zugezogen und in dem Moment macht es einmal Ratsch. Und dann bin ich mit der Ecke meines Aluminiumkoffers an der Tapete hängen geblieben, habe so eine richtige Klinke da reingezogen und der Mann drehte sich um, sah das, wie ich dann jetzt versuchte, die Tapete, das ist alles frisch renoviert, das war es tatsächlich, es roch auch noch danach, wie ich versuchte, diese Tapete wieder, diesen Zipfel wieder gerade zu ziehen und so ein bisschen so mit Spucke irgendwie so anzuklatschen und dann ging er runter, dreht sich, kopfschüttelt da wirklich zu seiner Frau und sagt, Schatz, im Krankenhaus, da sind hier andere Ärzte. Mir peinlich bis heute und so kann es denn gehen. Wunderschön. Eine wirklich herrliche Geschichte und ja, ein schöner Fail, der aber deiner großen Karriere keinen Abbruch getan hat. Ja, Gott sei Dank nicht, aber ich denke auch gerne dran zurück, nicht gerne. Umso mehr freuen wir uns, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt freuen wir uns weiterhin auch auf das heutige Fachwort des Tages. Welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen denn Steffen und ich heute erraten? Da fällt mir jetzt ganz viel ein. Lutten. Lutten? Da kommt ihr nie drauf. Das ist schon mal gut. Lutten sind doch ganz eindeutig kleine metallartige Klammern, die in einer L- und einer anfolgenden U-Form gesteckt sind, so wie diese kleinen Henkel bei so Klosteinen, mit denen man die Haut vom Patienten zur Seite befestigt an irgendwas, damit ihr da gut reingucken könnt. Ist jetzt mal mein Tipp dazu. Steffen, was sagst du? Ja, krass, mal wieder krass vorgelegt. Dann sage ich, Lutten kommt von Lappen und das ist ein medizinischer Lappen, den man an Gewebe einsetzen kann. Ja, das ist beides falsch. Herrlich. Und tatsächlich sollte es ja ein Begriff sein, der neu ist und der bei uns jetzt in der täglichen Forschung vorkommt, der aber noch nicht sehr verbreitet ist. Ja, dann klär uns mal auf. Das heißt Look of Transmission. Also das wird das U wird durch wie ein O ausgesprochen. Und das ist eine neue Form der 3D-Visualisierung. Wenn man CTs in Zukunft aufarbeitet, dann kann man praktisch diese CTs in einer besonderen Farbgebung unterschiedlich darstellen. Also ein von Fraunhofer entwickeltes sozusagen Visualisierungskonzept. Ganz neu und kommt aber eben, hat hohe Relevanz und direkten Bezug zu der Forschung, die wir durchführen. Okay, ja, spannend. Darüber wollen wir jetzt ja gleich auch sprechen. Das erinnert mich spontan an den Voxel vom MRT. Das ist ja eben auch das entsprechende Kunstwort aus voluminösen Pixel. Ja, ja, so, das geht auch aus dieser Situation heraus hervor. Ja. Was dazu? Wunderbar. Dann hast du uns einmal deinen Fail erzählt. Wir durften einmal failen und damit starten wir jetzt in deine Forschung hinein. Man könnte sagen, du sorgst für ein gutes Bauchgefühl, denn dein Fachgebiet ist die Viszeralchirurgie. Erklär doch uns bitte mal, was das genau ist und womit du dich da im Speziellen beschäftigst. Also Viszeralchirurgie ist die Chirurgie der Eingeweide. Dafür steht das auch, für die Vizera. Und zu der Viszeralchirurgie gehört die Chirurgie an den endokrinen Drüsen. Also es spielt sich nicht nur im Bauch ab, es gehört auch die Schilddrüsenchirurgie zum Beispiel dazu. Aber im Wesentlichen sind wir natürlich im Bauchraum unterwegs. Und da gehören ganz, ganz viele Bereiche dazu. Das fängt an von Instabilitäten des Bauches, wie zum Beispiel den Hernien. Ne? Hernien sind Ausstülpungen in der Bauchwand oder in der Leiste. Das ist eine der häufigsten Erkrankungen, Leistenhernie überhaupt des Menschen. Und wenn wir dann etwas tiefer durch diese Bauchdecke hindurchgehen, dann kommen wir auf die Organe. Ne? Also die kolorektale Chirurgie heißt die Chirurgie des Dickdarms und auch des Mastdarms. Da können Tumoren entstehen. Diese Tumore können metastasieren, die können in die Leber metastasieren und dann dort weitere Erkrankungen auslösen. Es gibt auch primäre Erkrankungen an der Leber, primäre bösartige Erkrankungen an der Bauchspeicheldrüse. Es gibt die ganz einfachen, heißt aber sehr schmerzhaften Gallenblaseninfektionen und kolikartigen Beschwerden durch Gallenblasensteine. Das ist das, was Viszeralchirurgen beheben und behandeln. Jetzt bist du im Speziellen auch darauf spezialisiert und du hast es gerade schon erwähnt, Krebs zu behandeln, also Tumore zu operieren. Und das wird schnell klar, wie relevant das ist, wenn man sich mal die Zahlen dazu anguckt. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Allein in Deutschland sind im Jahr 2020 über 200.000 Menschen an Krebs gestorben. Und damit ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Also ein ja, sehr offensichtlich sehr, sehr wichtiges Feld, in dem du dich da bewegst. Vielleicht kannst du das mal für uns so ein bisschen einordnen. Es gibt ja verschiedene Krebsarten und wir haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwie von Darmkrebs zum Beispiel gehört, der besonders schlimm bzw. besonders gefährlich häufig ist. Kannst du uns einmal das einordnen, woran das liegt, dass Krebs an manchen Organen vielleicht schlimmer ist als an anderen? Das, was du sagst, ist genau richtig. Krebs ist tatsächlich auf dem Vormarsch in allen Bereichen. Zum Beispiel, bevor ich zum Darmkrebs komme, ist es beim Bauchspeicheldrüsenkrebs so, dass der eine Häufigkeit hat, sagt man, von 7 bis 10 Patienten, also eine Inzidenz, sagt man dazu, pro 100.000 Einwohnern. Das ist zunehmend, mittlerweile deutlich zunehmend. Man weiß nicht, woran das liegt. Man hat bei der Bauchspeicheldrüse eher so den Eindruck, es könnte sich auch vielleicht um eine, ja, wie man heute vorsichtig sagen muss, Lifestyle-Erkrankungen handeln. Das heißt also, Genuss von Nikotin und Alkohol sind begünstigende Faktoren, Übergewicht. Beim Darmkrebs ist es ein bisschen anders. Beim Darmkrebs, der entsteht zu weit über 90% aus Polypen. Das sind so kleine Ausstülpungen in der Darmwand. Und die machen dann so, das ist zunächst ein gutartig, ein sogenanntes Adenom. Und im Laufe eines Lebens kann dieses, wenn das Adenom unentdeckt bleibt, dann in einer Adenom-Karzinom-Sequenz zum Krebs werden. Und deswegen wird ja auch dringend geraten, regelmäßig Vorsorgen zu machen, zum Beispiel durch Darmspiegelung ab dem 50. Lebensjahr wird das empfohlen. Und wenn dort kein Befund, also auch kein Polyp entdeckt wurde, dann macht man das in 10 Jahren, dann nochmal zur weiteren Verlaufskontrolle. Wenn Polypen entdeckt wurden, sind die Intervalle kürzer. Sie können so zwischen 3 und 5 Jahren sein. Hier liegt ja auch vor allem die Patientensicherheit am Herzen. Wie sicher sind denn solche Operationen? Gibt es da irgendwelche einheitlichen Standards? Doch, die gibt es. Es gibt Standards, es gibt Leitlinien. Die Operationen sind komplex. Sie sind heute auch zunehmend minimalinvasiv durchführbar. Das heißt also über diese Schlüssellochtechnik. Und die Patientensicherheit berührt in der, und das ist ja unser Konzept hier, ja in der Behandlung, in der gesamten Behandlung, an ganz verschiedenen oder wird an ganz verschiedenen Ebenen berührt. Das fängt erstens an mit der Diagnose der Erkrankung. Da ist dann die Frage, was muss man alles noch im Vorfeld finden an immunhistochemischen Untersuchungen, dass man den Tumor einordnen kann. Das sollte gemacht werden. Die Diagnostik, wie sicher ist die Diagnostik, um die entsprechenden Behandlungspfade anzupassen? Es gibt ja, bleiben wir mal beim Dickdarmkrebs, also beim Mastdarmkrebs auch, die Empfehlungen, dass man bei einer bestimmten Tumorgröße und bei Verdacht auf einen Lymphknotenbefall vorher eine Chemotherapie und Radiotherapie vor der Operation durchgeführt wird. Das sind alles Dinge, da ist also eine möglichst qualitativ hochwertige Diagnostik, führt ja auch zu der Sicherheit, die richtige Behandlung zu bekommen. Und dann geht das natürlich über die weiteren Schritte, über die Operation, also die operative Behandlung. Und da gibt es ganz viele Bereiche bei komplexen Operationen, in denen die Patientensicherheit berührt wird. Und am Ende ist es ja sogar so, dass man sich auch über die Rekonvaleszenz Gedanken machen muss, wie ist die Rekonvaleszenz am besten zu erreichen, woran liegt es, dass Patienten in ihrer Erkrankung vielleicht länger stationär bleiben? Ist vielleicht die Ausgangssituation durch mangelhafte Ernährung oder einen niedrigen Ernährungsstatus vielleicht dazu geführt, dass die Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird? Das sind Dinge, die wir untersuchen. Und letztendlich willst du ja auch wissen, als Betroffener oder als Angehöriger, wie ist denn jetzt die Langzeitprognose? Dirk, du hast gerade Rekonvaleszenz gesagt. Was ist denn das? Ja, das ist die Phase und der Zeitraum der Erholung nach einer Operation. Und das ist mittelmäßig gut untersucht. Und da haben wir zum Beispiel vor einigen Wochen eine Veröffentlichung publizieren können, in der es darum geht oder in der wir untersucht haben, prospektiv randomisiert, wie denn eigentlich die Erholungsphase nach einer komplexen Operation, jetzt mal nicht die Leber, sondern eine Bauchspeicheldrüsenoperation, die auch mit zu den komplexesten Operationen des menschlichen Körpers gehört, wie denn da die Erholungsphase ist. Und vor dieser Studie habe ich gesagt, ja, das dauert so 6 Wochen, maximal 8 Wochen, dann haben Sie ja noch die Reha und dann sind Sie eigentlich wieder fit. Wir haben tatsächlich festgestellt in dieser Arbeit, in der wir 2 Gruppen definiert haben. Die eine Gruppe bekam eine standardisierte Physiotherapie und die andere Gruppe direkt am Tag nach der Operation eine intensivierte Physiotherapie. Und diese intensivierte Physiotherapie bedeutet, dass sie zum Beispiel ein Bettfahrrad bekommen haben, in dem sie aktiv trainieren konnten oder auch passiv bewegt wurden, indem sie einen definierten Bereich laufen mussten, Schrittzähler mitbekamen, auch mit nach Hause. Und da herauskam mit einer Verlaufsbeobachtung von 1 Jahr, dass die Patientinnen und Patienten unabhängig von ihrem Alter 50% ihrer Ausgangssituation an Fitness verloren haben. Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Das heißt, wenn ich schon mit einer schlechten Fitness oder in einer schlechten Ausgangssituation bin, mangelernährt bin, dann ist natürlich das Operationsergebnis und damit auch die Patientensicherheit auch gefährdet, weil da habe ich ja nicht mehr ganz viel an zuzusetzen. Und was auch interessant ist, und das können wir gar nicht erklären, dass bestimmte Vitamingruppen in der Gruppe, die intensivierte Physiotherapie bekommen hat, viel ausgeprägter da waren und keine Mangelernährung in diesem Ausmaß sich darstellte. Und was auch rauskam, das kennen wir aus unserem eigenen Leben, wer sich bewegt, wer Sport macht, hat eine bessere Lebensqualität, der fühlt sich auch einfach besser. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache bei so schweren Erkrankungen. Ja, und das Schöne ist, es gibt ja so eine Art TÜV für Krebsbehandlung, ein Krebszertifikat, was letztendlich diese ganzen Zahlen dann auch wieder in einem Prüfsiegel zusammenfasst. Genau, also da fängst du schon an. Also bei den Krebsbehandlungen, wie bei allen Behandlungen, die wir heute in der Medizin durchführen, sollte man tatsächlich darauf achten, dass das möglichst zertifizierte Zentren sind. Wenn wir beim Krebs bleiben, ist es die Deutsche Krebsgesellschaft, die du da genannt hast als TÜV. Da wird regelmäßig geschaut, mit regelmäßig meine ich jährlich, und da werden Stichproben durchgeführt, da werden Pfade angeschaut, ob die eingehalten werden, dass auch wirklich jede Patientin, jeder Patient vor der Behandlung in die Tumorkonferenz kommt. Da sitzt ein Board von ausgewählten Medizinern aller wichtigen Fachdisziplinen, die beraten dann darüber, natürlich leitlinienkonform. Dann wird die Behandlung durchgeführt und dann geht es wieder in die Tumorkonferenz. Das ist ganz, ganz zentral für die Behandlung in DKG-zertifizierten Zentren. Jetzt habt ihr auch noch verschiedene Techniken, um solche Eingriffe eben noch sicherer zu machen. Unter anderem testet ihr sogenannte Augmented Reality Brillen, also spezielle Brillen, die zusätzliche Bilder oder Informationen in das Blickfeld der operierenden Person projizieren können. Und das klingt jetzt erstmal super fancy, aber ist es auch tatsächlich. Mach es für uns ein bisschen weniger abstrakt. Was genau tut ihr da? Ja, geht sogar noch weiter. Bianca, das geht tatsächlich sogar noch in den ersten Schritt der virtuellen Realität, die wir einsetzen. Und das Ganze untersuchen wir nicht alleine, sondern im Rahmen eines großen Teams. Wir sind 21 Forscherinnen und Forscher in dem Projekt VivaTop. Und ganz wichtig dazu zu nennen ist die Firma Apoklar in Hamburg. Und das, was die wenigsten wissen, das Betriebssystem, das nennt sich VSI-Betriebssystem, der HoloLens, ist ja ein Produkt von Microsoft, ist tatsächlich in Hamburg entwickelt worden und wird weiterhin auch entwickelt und, wie sagt man heute, gehostet in Hamburg. So, dass es ein glücklicher Zufall war, dass wir Nordlichter hier uns zu so einem kleinen Silicon Valley entwickeln konnten. Ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber da ist einiges rausgekommen. Und in diesem Projekt geht es darum, dass wir drei Dinge tun. Einmal präoperativ eine komplexe Operation in virtueller Realität planen. Dann diese Informationen, die wir dort gewonnen haben, über bestimmte Gefäßanomalien oder Gefäßverläufe in der Leber, in diesen intraoperativen Situs hineinprojizieren. Und das tun wir dann mit der von dir genannten HoloLens, also mit der augmentierten Realität. Da werden die Bilder überlegt in den Situs, auch zur besseren Orientierung. Und anschließend nutzen wir das alles noch, wenn wir die Operation gut gegangen ist, was bis jetzt immer der Fall war, dann auch zum Training. Also um das jetzt nochmal einmal zusammenzufassen, das heißt, ihr könnt wirklich, sagen wir mal, es steht eine OP an der Leber an. Ihr nehmt dieses Bild der Leber von einem speziellen Patienten auf, habt damit eine perfekte, detailgetreue Rekonstruktion davon, aber eben digital. Das macht ihr vor der OP. Und dann nehmt ihr dieses Bild über eure Brillen sozusagen mit in den OP-Raum. Und dann seht ihr die ganze Zeit diese Leber quasi im Raum als Hologramm schweben, während ihr den Eingriff an sich macht. Ist das richtig zusammengefasst? Das ist richtig zusammengefasst. Und zwar ist es so, dass wir Patienten, diese 3D-Modelle basieren auf einer Umwandlung von MRT- oder CT-Daten. Das sind Patienten, individuelle Daten, wie wir sie auch im CT haben. Nur, dass sie nicht im Kopf sozusagen zusammengesetzt werden. Wir haben im CT ja so transversale und sagittale Schichten, also planare Schichten. Und die muss man sich dann beim Durchscrollen durch die CTs, muss man sich ein Bild machen, wie der Tumor zu den Gefäßebenen liegt. Das ist jetzt anders. Das heißt, wenn wir diese Modelle segmentieren, also umwandeln, das ist ein Spezialbereich von Fraunhofer Mewis in Bremen, dann können wir diese Modelle erstmal in VR sehen. Und da ist im Rahmen des Projektes, das sind Tools entwickelt worden, mit denen wir die komplette Operation simulieren können. Und wir können auch schon bei der Simulation sehen, welches Gefäß, das nennt sich eben Risikoanalyse, also Risk Analysis, dass wir bestimmte Gefäßverläufe, die ganz essentiell sind, möglicherweise den Abfluss, Gefäßabfluss in die große Hohlvene. Ja, wenn wir die zerstören würden, wäre das kritisch für den Patienten. Und wir sehen auch, wie viel Lebergewebe tatsächlich reseziert wird. Also je nachdem, wie der Eingriff durchgeführt wird, wird uns angezeigt, wie ist denn das Restlebervolumen. Weil das ist wichtig natürlich für das langfristige Überleben und für das Gesamtrisiko auch im perioperativen Outcome. Und wie du richtig sagst, wenn wir das dann gemacht haben und sagen, ja, so könnte es gehen, dann nehmen wir diese Informationen aus der VR-Brille hinaus in die augmentierte Realität und die können wir im OP einsetzen. Das geht so weit, dass wir das Hologramm in die Leber hinein projizieren können, wobei da gibt es noch einige ungeklärte Dinge mit dem sogenannten Placement, aber das wird auch gelöst werden. Ja, ich muss noch mal kurz innehalten und das muss man sich eigentlich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt klingt, wenn man darüber spricht, das erstmal so ein bisschen nach Science Fiction und das klingt vielleicht auch ein bisschen nach Spielerei, aber wenn man einmal drüber nachdenkt, ist es das halt überhaupt nicht, denn zwei Dinge werden ja da unmittelbar klar. Erstens, ihr könnt dann dadurch viel, viel individualisierter den Menschen behandeln, weil, naja, in einem Lehrbuch wird die Leber halt immer ziemlich gleich abgebildet. Und dann weiß ich, naja, da sollte das eine wichtige Gefäß rausgehen. Aber dann habe ich da eben einen Menschen, an dem ich das dann durchführen muss. Und dann ist vielleicht dieses Gefäß 1 Zentimeter weiter links oder weiter rechts. Und das ist jetzt nur eine Dimension. Kann ja auch weiter vorne und weiter hinten sein. Also das zum einen, das wird einem ja direkt klar. Und den zweiten Punkt schneide ich damit eigentlich schon an. Und du hast es auch schon erwähnt. Das ist ja dann ein unglaublich tolles Tool für die Lehre, dass Studierende vielleicht schon hunderte Lebern gesehen haben, bevor sie das dann zum ersten Mal wirklich an einem Mensch durchführen müssen. Also das ist tatsächlich so, du kannst natürlich diese Informationen der Gefäßanomalien oder Gefäßverläufe aus den MRs und CTs dir auch heraussuchen. Das ist aber unglaublich mühsam und dauert auch lange. Du erfasst bei diesem dreidimensionellen Modell direkt die Gefäßverläufe, die wichtigen Gefäßverläufe in die große Hohlvene, in die Vena cava hinein. Und wir haben jetzt bei den Modellen, die wir gemacht haben, gelernt, dass die Variabilität und die individuelle Variabilität viel höher ist, als man das so in der Ausbildung lernt. Und das macht es tatsächlich sicherer. Und wir haben unsere Operationsentscheidung deswegen nicht geändert. Das will ich so nicht sagen. Aber was wir doch feststellen, ist, dass wir sehr viel mehr lebererhaltende Operationen durchführen. Also Leberparenchym, je mehr Lebergewebe du hast, desto besser ist natürlich dein Langzeitüberleben. Wir wissen auch aus den großen Studien, früher hat man doch sehr radikal dann auch die Hälfte der Leber entfernt. Aber aus den großen Studien wissen wir zumindest bei den Lebermetastasen aus dem Dickdarmkrebs, dass das Langzeitüberleben gleich gut ist. Also auch bei parenchym-sparenden Operationen. Und dafür sind diese Techniken wirklich zumindest jetzt, das muss alles natürlich noch validiert werden. Das sind ja die ersten Forschungsergebnisse. Aber uns erscheint diese Technik äußerst geeignet dafür. Und hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Wie du sagtest, im Moment werden die Brillen nur in der Forschung eingesetzt. Wann glaubst du denn, dürfen sich Medizinstudis in der Lehre darauf freuen und ab wann Patienten in eurer Klinik? Da kann ich sagen, die Studis, die dürfen sich jetzt schon darauf freuen. Das wird jetzt in Kürze beginnen, dass wir mit augmentierter Realität die Lehre beginnen. Wir haben das auch schon ausprobiert und zwar haben wir Forschung gemacht mit Schülerinnen und Schülern in VR, also in virtueller Realität. Das sind zwei Publikationen entstanden daraus. Haben wir Folgendes gemacht. Da haben wir gesagt, naja, wir müssen erst mal gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob das einfach, wie du gerade gesagt hast, ist das jetzt nur so ein fancy Spielzeug. Und da ist herausgekommen, dass wir haben zwei Dinge gemacht. Wir haben einmal Schülerinnen und Schüler genommen aus einer Oldenburger Schule und eine aus einer Schule nahe Dortmund, die eine sogenannte Smart-Schule, da wird also schon mit Whiteboards gearbeitet sehr früh und die haben alle einen PC, die Schülerinnen und Schüler und Notebooks. Und dann haben wir gesagt, ja, da möchten wir eine andere Schule und das ist die in Oldenburg, die mehr auf Textverständnis noch schaut. Und wir haben uns riesig gefreut, dass beide Schulen mitgemacht haben bei beiden Studien. Und wir haben zur Verfügung gestellt einmal ein VR-Atlas, also virtuelle Realität. Dort wurde ein Anatomie-Atlas entwickelt, zusammen mit den Bremer Kollegen. Und die andere Gruppe hat konventionell mit Atlanten-Büchern gelernt. Und an beiden Schulen kam heraus, dass wesentlich schneller und viel mehr richtige Antworten in der virtuellen Realität herausgefunden wurden. Wir haben gesagt, gut, das ist ein eindeutiges Ergebnis, haben das publiziert. Wir haben aber auch gesehen übrigens, dass diejenigen, die auf Textverständnis trainiert werden, tatsächlich mit dieser Buchgruppe, und da kam die Buchgruppe besser mit zurecht als die Gruppe aus der smarten Schule. Dann haben wir uns aber überlegt, naja, die Lernpyramide sagt ja, dass wenn ich mich mit etwas beschäftige und nicht nur zuhöre, sondern sehe und jemand anderem erkläre, viel mehr behalte, 75-80%. Und dann haben wir den gleichen Versuchsaufbau genommen, nur dass wir nach Abschluss der Studie 6 Wochen später die Gruppen ohne Hilfsmittel gefragt haben zu bestimmten Bereichen, Formkreis, Nerven, Blutgefäße, Muskulatur, also nicht die Fragen, die wir vorher schon mal gestellt hatten. Und da ist wirklich was Erstaunliches rausgekommen. Die Gruppe aus der virtuellen Realität hatte viel mehr, signifikant mehr und richtig behalten. Also das war ein Zeichen, dass VR in der Lehre ganz offensichtlich oder diese neuen Technologien einen Vorteil bringen. Und jetzt kommen wir eben in den nächsten Bereich. Jetzt haben wir diesen Anatomieatlas, das ist ein etwas anderes Projekt, weiterentwickelt, sodass wir es jetzt zusammen auch hier mit unserer Anatomie, mit Frau Professor Breuer, noch deutlich weiterentwickeln wollen, dann auch in der Lehre einsetzen. Die ersten Studien laufen dazu. Wir haben 6 Brillen. Ich glaube auch, dass wir derzeit mit 6 AR-Brillen in Deutschland zumindest im Bereich der Forschung doch ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil die kannst du gar nicht so einfach kaufen, diese Brillen. Die kriegt man nämlich tatsächlich zugewiesen von Microsoft. Man bestellt die und dann muss man sagen, wofür die eingesetzt werden. Die Großindustrie bekommt diese Brillen und eben im Bereich der Forschung werden die auch eingesetzt. Aber ich habe noch was anderes. Du sagst es vorhin, Steffen, das hört sich ja an wie Science Fiction. Es gibt ja noch, es klingt ja noch viel verrückter, weil über die augmentierte Realität ist es jetzt möglich, und das wurde in VivaTop entwickelt, eine Shared Experience, als Neudeutsch heute, das heißt also geteilte Erfahrung durchzuführen. Das heißt, ich hole mir einen Experten, einen Kollegen in den OP-Saal virtuell, den ich durch die Brille als Avatar sehe und der durch das, was ich in der Brille sehe, mich beraten kann. Also das heißt, der kommt von außen sozusagen in den Operationsraum als Hologramm. Man kann mit ihm ganz normal kommunizieren, das ist wie Telefon, das geht alles über diese Brille und kann den Situs zeigen und kann dann sagen, ja, was würdest du denn in dieser Situation jetzt raten und wie sollen wir uns da verhalten? Also das ist auch so ein Blick in die Zukunft, dass eine neue Form der sogenannten Telemedizin, das ist eben nicht mehr ein Bild über VPN-Tunnel, also ein CT-Bild irgendwo hinschicken und dann per Telefon zu sprechen, sondern sich als Avatare gegenüberzustehen. Das klingt wirklich verrückt und nach Star Trek und das ist es auch. Seid ihr denn da die Einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Nein, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt wenige, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber wir sind immerhin so viele, dass wir im letzten Jahr im April die Holomedizin Association gegründet haben. Das ist eine weltweite Verbindung von Forscherinnen und Forschern zu diesem Thema. Und ich durfte eines von 40 Gründungsmitgliedern sein. Aus Deutschland sind wir 2 Viszeralchirurgen, die in dem Komitee sind, in dem Gründungskomitee. Und wir hatten letztes Jahr am 27. November unseren Gipfel in natürlich virtuell in Singapur. Und da sind wir sehr stolz, dass wir als eines der ersten 5 Holomedizin Centers of Excellence zertifiziert wurden und haben da auch die entsprechende Urkunde von Microsoft überreicht bekommen. Und das ist ganz interessant, wer da alles in dieser Auflistung ist. Das ist einmal hier in Europa das Imperial United, also England, United Kingdom. Dann ist das natürlich das 5G-Haus Singapur. Es ist Miami und in der Reihe darf natürlich dann nicht fehlen Oldenburg. Tja, mit anderen Worten, die Zukunft ist jetzt und das Ende der Folge ist leider auch schon jetzt. Dirk, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Und ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir da in Zukunft einiges noch von dir und von euch hören werden und sind da schon sehr, sehr gespannt drauf. Vielen Dank, liebe Janka, lieber Steffen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Uns auch. Danke, dass du hier warst und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hirngehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.